D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Man kann es nicht oft genug sagen, aber das Netz war und ist nie ein besonders kuscheliger Ort gewesen. Und über Hetze im Netz mussten wir auch schon letztes Jahr oft sprechen. Aber obwohl dieses neue Jahr, 2016 nennt es sich, noch keine 3 Wochen alt ist, geht es derzeit gefühlt noch krasser ab. Erst die ganzen Diskussionen in den sozialen Netzwerken um die Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof. Gestern haben sich dann türkische User bei Twitter getroffen, um sich unter dem Hashtag Almanhass, frei übersetzt deutschen Hass, über ihre lieben deutschen Mitbürger auszukotzen. Ein paar Tage zuvor haben komische Macho-Männer die Aktion Hashtag ausnahmslos gekapert bei Twitter, die sich ja eigentlich gegen Sexismus wandte und versuchte dann sozusagen diese Gegenrevolution zu starten mit Fotos von Pornodarstellerinnen, die diesen Hashtag geflutet haben. Und dann kämpft das Social Media Team der CSU gegen fremdenfeindliche Social Bots. Grund, drüber zu reden, machen wir zusammen mit Martina Schulte, unserer Netzreporterin. Was ist denn da los? Also ich kann dir nur sagen, Till, ich sehne mich nach der Zeit zurück, als bei Twitter Sammy Slimani und Bibi von Bibis Beauty Palace um die Pole Position in den deutschen Trending Topics gebettelt haben. Stattdessen schlagen sich da seit Köln Hauptbahnhof linke und rechte Deppen verbal die Köpfe ein. Gestern war Tag des türkischen Wutbürgers. Unter dem Hashtag Almanhass schrieben sich Türken ihren Frust über die lieben deutschen Mitbürger von der Seele. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn ein bleicher, rothaariger werden im Spiel deinem schwarzen Kollegen den Hitler Gruß zeigt und es niemanden juckt. Almanhass. Wenn du am Glascontainer stehst und eine Plastikflasche einwerfen willst und ein Autofahrer anhält und das ist verboten, die zeigt, die Ohr brüllt. Oder einer twittert hier, Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen kritisieren, aber für Milliarden Euro Waffen verkaufen. Sind sicherlich ein paar wahre Sachen dabei, die da erschienen sind unter Almanhass, aber wenn es unter einem Hashtag läuft, ist es halt am Ende doch rassistisch. Ja. Das war dann tatsächlich aber nicht der Grund, warum der Konter der deutschen Twitter-Userschaft nicht lange auf sich warten lassen hat. Nee, da geht es natürlich um Terrain verteidigen. Ne? Blutswurst, deutsche User haben gleich mal zurückgetwittert, wer hier das Sagen hat. Zum Beispiel hier, die Türken-Bengels wollen demonstrieren, wer King of the Street ist. Ein letztes Aufbäumen. Und ein anderer schreibt hier, ohne Deutschland nicht mal Schuhe an den Füßen, aber Almanhass und so weiter, bla bla bla. Also halt wie im Kindergarten für schwer Erziehbare. Wobei Almanhass ja jetzt noch so nach dem üblichen Schema abläuft. Ne? Gruppe A, Gruppe B hauen sich jeweils ihre rassistischen Argumente um die Ohren, statt miteinander zu reden. Es gibt halt auch in diesen Tagen Twitter-Schlachten, die schon im Vorfeld organisiert sind. Das konnte man halt bei dieser Ausnahmslos-Geschichte ganz gut beobachten. Habe ich schon kurz erzählt. Da haben sich User tatsächlich regelrecht verabredet, um den Hashtag ausnahmslos mit Pornobildern zu fluten. Eigentlich war das ja eine feministische Aktion und die Twitter-User wollten sich gegen Sexismus stark machen. Genau, was aber jetzt wiederum einigen Macho-Dumpfbacken scheinbar nicht so gepasst hat. Die deutsche BuzzFeed berichtet, dass sich auf der Webseite Programm, das ist so eine Seite, wo man Bilder teilen und bewerten kann, dass sich da User verabredet haben, um ausnahmslos mit Pornobildern zuzuspammen. Es gibt bei Programm da so eine Rubrik, die Not Safe for Life heißt und da werden halt viele frauenverachtende und frauenentwürdigende Fotos geteilt und dort macht ein User namens Grain den Vorschlag, die ausnahmslos Aktion mit Bildern von Pornodarstellerinnen zu fluten und die Bilder auch gegenseitig hoch zu voten und zu retweeten, was dann von anderen Usern da begeistert aufgenommen wurde. Die Fotos sind dann zwar im Wust der anderen ausnahmslos Posts weitestgehend untergegangen, aber die Aktion zeigt dir, mit was für Mitteln da gerade um die Deutungshoheit gekämpft wird. Und in diesem Zusammenhang auch interessant, also in diesen Social Media Wars ist auch diese Geschichte mit den Social Bots, gegen die die CSU da gerade zu kämpfen hat. Was steckt hinter der Geschichte? Also Bento berichtet, dass das Social Media Team der CSU derzeit bei den Diskussionen um Flüchtlinge in Deutschland mit vielen rassistischen Hasskommentaren zu kämpfen hat. Und unter den menschlichen Pöblern seien halt eben auch viele automatisierte Fake Accounts, sogenannte Social Bots. Bei Bento sagt Simon Hegelich von der Universität in Siegen, der das Projekt Social Media Forensics leitet, wir sind uns ziemlich sicher, dass Bots auf der Facebook-Seite der CSU ausländerfeindliche Kommentare posten. Von was für einem Problem reden wir hier? Wie groß ist das Problem? Also man weiß, dass sowohl bei Twitter als auch bei Facebook je so um die 15 Millionen Fake-Accounts aktiv sind. Das sind vor allen Dingen Werbespam-Bots, aber eben auch Bots des IS zum Beispiel. Und diese Social-Bots sind natürlich die ultimative Waffe, wenn man seine Meinung irgendwie durchsetzen will. Und sie sind leider auch nur schwer zu erkennen. Wie viele von diesen jetzt halt fremdenfeindliche Kommentare posten, wissen wir nicht. Aber es könnte natürlich trotzdem gefährlich werden, meint Simon Hegelich bei Bento. Wenn sich zum Beispiel ein Politiker jetzt Meinungsbild im Netz machen will. Derzeit meint Hegelich, werde das Internet geflutet mit Millionen von Bots, die durchaus in der Lage seien, die Trends in den Netzwerken zu manipulieren. 2016 auch viel Hetze im Netz. Facebook hat ja gerade in Berlin eine Agentur angeheuert, die mit einer dreistelligen Zahl an Mitarbeitern hetzerische Posts aus dem Social Network entfernen soll. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn die jede Menge Arbeit hätten. Ja, hört sich so an. Mal sehen, ob eine dreistellige Zahl an Mitarbeitern dafür reicht. Martina Schulte, vielen Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?